weiter? Kein Ausweg mehr? Aber prüfen Sie sich. Alles in Ruhe. Wenn Sie verstehen, verstehen Sie. Wenn Sie verstehen, verstehen Sie. Lange hatten die drei Geschwister über den Wortlaut gestritten. Doch Clarissa hatte sich durchgesetzt. Sie verteilten die schwarz glänzenden Kärtchen in Arbeitsagenturen, Seniorentreffs, Zahnarztpraxen, öffentlichen Verkehrsmitteln. Und zwei Hausgäste hatten bereits verstanden. Frau Fontanelli und Herr Lehmann lebten nicht mehr. Zwei Tote auf Brauerei-Eis. Wir können froh sein, dass wir das Eis bekommen haben. Das halte ich nicht aus. Wir landen alle im Knast. Wir zwingen niemanden zu dem finalen Schritt. In seiner Wohnung hätte Herr Lehmann vielleicht monatelang vor sich hin... Clarissa! Hier hatte er den schönen Garten und den alten Birnbaum. Außerdem lernen wir dadurch, dass der Tod unser ständiger Begleiter ist. Erst durch den Tod wird das Leben zu einem befristeten Wunder. Darauf kann ich verzichten. Es hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch. Bis zum Winter. Das schaffen wir. Das kann man hinterher verdrängen. Es ist geradezu eine moralische Pflicht, Menschen Obdach zu geben, die keinen Ausweg mehr sehen. In diesen globalisierungskalten Zeiten muss jeder für ein bisschen Geborgenheit dankbar sein. Geborgenheit im Eiskeller, ja? Ja. Wie ich Onkel Roberto hasse. Mutters Cousin war der Paradiesvogel der Familie gewesen. Südländisches Aussehen, weiße Anzüge, Brillantine im Haar. In den 70er Jahren hatte er nebulöse Geschäfte in der Grauzone zwischen Industrie und Politik betrieben. Dann war er nach Brasilien entschwunden. Von seinem Herzleiden hatten die Geschwister nie etwas erfahren. Und nun das. Sein Testament? Ein Donnerschlag. Wie kann er nur so etwas von uns verlangen? Umgerechnet 500.000 Euro Barvermögen, ein Büroturm in Sao Paulo, Anteile an einer Mineralwasserquelle in Südfrankreich, zwei Hotels in der Bucht von Ipanema, eine Kette exklusiver Wellnessfarmen zwischen Panama und Patagonien, all das sollte Ihnen gehören. Aber nur, wenn Sie die Villa auf der Ludwigshöhe ein knappes Jahr lang Suizidkandidaten zur Verfügung stellten. Er hat uns bloß eine Hürde aufgebaut, ehe wir an das Geld kommen. Ja, Frau Fontanelli war schon steif, als wir sie in den Sack stopfen mussten. Es geht leichter, wenn man den Sack drüber zieht. Wir tun doch nichts anderes, als eine Anlaufstelle für die Bedürftigsten zu schaffen. Ich lehne das Erbe ab. Tust du nicht. Bla, bla, bla. Ich habe Ludwigshöhe. Hörspiel nach dem Roman von Hans Pleschinski. Zweiter Teil. Frau Hattinger, sind Sie da? So konnte es nicht weitergehen. Hilde Hoffmeister, die Uhrenverkäuferin, die in der Psychiatrie gelandet war, weil sie ihrer Schwiegertochter die Einrichtung zertrümmert hatte, sammelte ihre Kräfte. Ich will nichts Böses. Ich habe Angst. Ich bin Ihre Zimmernachbarin. Immer wieder sah man in Filmen jemanden auf einer Couch liegen und daneben einen Seelenkundigen zuhören. Bevor sie zu härteren Maßnahmen griff, wollte Frau Hoffmeister es mit Psychotherapie versuchen. So übermenschlich schwierig konnte das nicht sein. Frau Hattinger? Sobald sie die Klinke gedrückt und sich vorsichtig in den Raum geschoben hatte, Stille. In der Tiefe des Raumes eine spanische Wand. Dahinter das Trauma. Sie sollten einfach mal zum Essen herunterkommen. Frische Luft schnappen. Ja, wir stärken uns alle für den großen Schritt. Das mit der Todesangst, das ist natürlich ein spezielles Problem. Vertrackt irgendwie. Wenn Sie solche Angst vor dem Tod haben, dass Sie sich lieber gleich umbringen wollen, das führt natürlich zu Verkrampfungen. Um sich selbst zu töten, da muss man schon irgendwie Mut haben, nicht? Frau Fontanelli habe ich ja leider nicht mehr kennengelernt, aber Herrn Lehmann, Den hab ich entdeckt, als er da am Birnbaum hing. Meisterlich. Bloß einen Tag hier, einmal 40 Euro Wartegeld gezahlt und schon zur Tat geschritten. Bei mir ist das jetzt schon die dritte Woche. Der blonde Hospizmitarbeiter hat mich sehr unsanft darauf. Frau Hattinger? Irgendetwas lief hier schief. In keinem Film hatte Hilde Hoffmeister gesehen, dass ausschließlich der Psychologe sprach. Solcher Starrsinn wirkte geradezu beleidigend. Also, sich so gehen zu lassen. Sie müssten wahrscheinlich auch mal in die Badewanne. Ein heißes Bad wirkt Wunder. Und dann kommen Sie zum Kaffee mit runter. Frau von Meinburg, ja, die große Filmschauspielerin, hat zum Frühstück Schiller rezitiert. So strömen des Gesanges Wellen hervor aus nie entdeckten Quellen. Sehen Sie, was Ihnen da alles entgeht? Sie liegen da und sagen nichts. Jeder von uns hat etwas erlitten. Das Leben ist keine Rotkreuzveranstaltung. Frau Hattinger, wir tragen Sie hinaus in den Garten, binden Sie an einen Baum und lassen Sie eine Nacht durchregnen. Dann werden Sie sich schon wehren und wieder Kräfte spüren. Ich meine es nur gut und ich will keine Dankbarkeit. Sofort raus hier! Na gut. Aber ich komme wieder. Oder ich schicke Frau Jakubek. Sie leben hier schließlich nicht allein. Und gleich hier geht es in den Keller. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick auf diese Zeilen, Herr Jüssen. Der neue Zugang, ein jüngerer Mann im grauen Anzug, las die Verlautbarung an der Eingangstür, die mittlerweile in einer Klarsichthülle steckte. Wir bitten daher, für jeden zusätzlichen Verweiltag jeweils 40 Euro im Sparschwein zu deponieren. Mhm. Im Übrigen verweisen wir noch einmal auf unsere Kellerräume. Je kürzer der Aufenthalt, desto preiswerter. Sie werden hier schon deprimiert genug. Im Keller finden Sie alles, was Sie für eine entschlossene Tat brauchen. Ja, ein Mann, eine Tat. War doch früher so. Ja. Offenbar sprach Herr Jüssen ungern. Er schlurfte in Richtung Fontanelli-Zimmer, unter dem Arm nichts weiter als eine dünne Aktentasche. Hier schien einmal kein größeres Problem zu lauern. Herr Deutler, das Huhn muss in den Garten. Warum ist der junge Bühnenbildner eigentlich hier? Herr Deutler? Aha. Er hat einen zu kleinen Schwanz. Soviel ich weiß, sieht er darin den Grund für sein berufliches Scheitern. Ist das erwiesen mit der Größe? Männer machen sich damit meist selbst verrückt. Unbewusst ringen sie immer noch um die Hordenführung. Deshalb das ganze Getue. Ach so? Dabei habe ich Männer gekannt, die gerade durch den Mangel zu Höchstform aufliefen. Während die Selbstsicheren oft besonders einfallslos waren. Ah. Das Bein? Schmerzt es wieder? Aha. Du meinst wirklich, Basteln hilft? In Gedanken sah Ute Wimpf wieder die Hand mit der Schere vor sich. Die Realschullehrerin hatte drei Burschen ermahnt, die in der Pause rauchend über eine Zeitschrift gebeugt standen. Der eine war sofort auf sie losgegangen. Oh. Wann erschießt du Hendrik? Es war nicht schlecht, einige Tage zu warten. Jetzt wähnt er sich in Sicherheit. In der Liebe ist jeder schuldig, Hannah. Er besonders. Er hat mir Rosen geschenkt, ganze Büsche. Wir waren so fröhlich, lebendig, wieder so jung. Er hat mir Liebe geschworen und dann erklärt, er könne sich nicht binden. Das geht nicht. Wir hatten Möbel ausgesucht. Ich muss es tun. Schon aus Selbstachtung. Ach, komm. Er hat mein Leben zerstört. Er hat mir meine Leichtigkeit genommen, mein Selbstvertrauen. In meinen Beruf kann ich nicht zurück. Ich kann keine Lust mehr verkaufen. Ich will geliebt werden. Und lieben. Ihn. In alle Ewigkeit. Hannah reute, die Domina aus Eichach vergrub ihr Gesicht in den Händen. Liebeskrankheit ist ein schweres körperliches Gebrechen. Charlotte, Charlotte, Charlottchen, du kleiner Hase, ich krieg dich. Ich kriege dich, ich kriege dich. Gefriertruhen sind die Lösung. Rein mit den Toten und in 10 Jahren können sie abtauen. Wir brauchen mindestens 5 oder 6. Wenn es hier erstmal richtig losgeht. Ja, aber wie bekommen wir die in den Keller? Weißt du, was Gefriertruhen wiegen? Mein Rücken. Dann stellen wir sie eben in den Schuppen. Und wo kommt der Strom her? Verlängerungskabel aus dem Haus. Wir müssen ein wenig improvisieren. Was macht eigentlich Herr Bauer da draußen mit dem Auto von Fehling? Ich habe ihn darum gebeten. Ein feuerrotes Cabrio ist viel zu auffällig. Wenn die Polizei nach dem Mann sucht und das Auto steht vor unserem Haus... Oh Gott, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Warum ist er denn nicht mit der S-Bahn aus München gekommen wie die anderen? Gute Frage. Auf jeden Fall ist Herr Bauer Gold wert. Er kann sich ruhig noch etwas Zeit lassen. Ich habe ihm vorerst das Wartegeld erlassen, wenn er hier für uns den Hausmeister spielt. Jetzt wird's schneller gehen. Schneller? Wieso? Ich habe was gekauft und an alle verteilt. Bei Chibo. Ein verstaubter Sonderposten. Was denn? Messer? Strumpfhosen? Frau von Meinburg war ganz gierig auf das Buch. Ein Buch? Epikur, von der Überwindung der Furcht. Genau das Richtige für Selbstmörder. Wenn Sie mich fragen, das grenzt an schwere Sachbeschädigung. Der Tod? Der Wagen fällt auf, meinte die Heimleiterin. Geht uns nichts an. Schlimmer als eine Schrottkarre. Heinrich Ley, der bankrotte Verleger, hatte recht. Der Anblick des Alpha GT, den Herr Bauer mit schmutzig olivfarbenem Lackspray traktiert und mit Zweigen und Plastiktüten abgedeckt hatte, damit der Flitzer von der Straße nicht erkannt wurde, war schockierend. Und wenn der Tod da ist? Der Alpha war mein einziges Vergnügen. Existieren wir nicht mehr. Ich habe ja sonst nichts aus meiner Freizeit gemacht. Immer nur der Sender und das Studio. Lehnt leicht das Metallräder. Noch fürchtet er, Ledersitz. Leben. 35.000 in 4 Raten? Ja, raus mit dem Kummer. Wenn ich denke, dass ich Sie jetzt hören kann, ohne das Radio anzustellen. Sie hatten das perfekt Moderate eines Moderators. Ein Hauch eigener Meinung war bei Ihnen herauszuhören, doch nie Parteilichkeit. Dazu diese Stimme. Versprecher habe ich immer geliebt. Sie machen das Ganze lebendig. Palästina. Israel, Palästina. Verheerende Verbissenheit dort unten. Dazu möchte man aus berufenem Munde Lösungen hören. Können Sie nicht ein Weilchen in die Psychiatrie? Unser einer ist ja nur pleite, da helfen keine Tabletten. Aber bei Ihnen... 60 Jahre Hass. Ich weiß doch auch nicht, wie die zu beenden sind. Das ist kein Leben mehr. Ich weiß keinen Kommentar mehr zur Welt. Wir sollten vielleicht ein paar Schritte gehen, Herr Fehling. Der Moderator, der während der Live-Sendung aus dem Studio gerannt war, als er wieder einmal den Nahostkonflikt kommentieren sollte, hängte sich an den Arm von Heinrich Ley. Man schlurfte zum mittlerweile legendären Birnbaum. Ich habe an vielen Tagen meines Lebens an Selbstmord gedacht. Ich war lange Bettnässer und noch länger Stotterer. Noch mit 15. Seither hat mir der Tod fast ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Ist mir fremd. Immer die Möglichkeit, sich davonzustehlen. Meine Eltern waren nicht sehr liebevoll. Vielleicht habe ich auch deswegen so lange in die Laken gepinkelt. Wenigstens hatten sie Ärger mit mir. Und manchmal nahm ich meine Mutter dann auch in die Arme. Durch Bettnässen mussten sie sich Liebe erkaufen? Was es alles gibt. Aber vom Stotterer zum Moderator, das ist doch enorm. Nichts als Überlebenskampf. Überwindung? Disziplin, Wiederüberwindung, weitere Disziplin. Bis man's vielleicht übertrieben hat. Ich habe mir meine kleine Bedeutung wahrlich erkämpft. Und warum sind Sie hier? Das Unglück der anderen tröstet ja oft übers eigene hinweg. Wie bankrott sind Sie denn? Total. Mein Leben ist nicht mehr finanzierbar. 2 geschiedene Ehen, 6 Kinder... Mein Verlag. Ich habe altmodisch gewirtschaftet. Zu viele Gattungen unter einem Dach. Kunstbildbände, Kochbücher, Fotobände, neben der Literatur. Das funktioniert nicht. Ja. Und vieles hat sich sehr verändert. Es existieren ein 50 Schreibwerkstätten. Man liest alles zügig, sagt aha und bleibt kalt. Alles tendiert zum genormten Geschmack, wie beim Wein, der jetzt überall nach Eichenfass schmecken soll. Ist das Charlotte? Wer? Das Huhn des jungen Bühnenbildners. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit. Ach, wir sind langweilig geworden in diesem Land. Es fehlen der Knall, das Tobende, die Farbe und der Witz. endlich die Zügel schießen lassen, auf die Verhinderer scheißen. Privatdozent Dr. Jürg Jüssen stand vor dem Spiegel und zog Grimassen. Der letzte Moment, um sich gehen zu lassen. Sicher würde er gleich abgeholt und mit Lederriemen auf einer Trage fixiert. Dann die finale Spritze. Er war an der Geologenmafia zugrunde gegangen. Sie hatte ihm seinen Vorstoß in eine breite Öffentlichkeit, seine Artikel über die Bedeutung von Mangan in der Süddeutschen und der FAZ nicht verziehen. Obwohl ausgewiesener Fachmann, war er zu keinem Kongress mehr eingeladen worden. Man fürchtete seine zugespitzten Thesen und denunzierte ihn als Boulevardgeologen. Jüngere, dümmere, Gefügige, die sklavenartig ihren Doktorvätern zuarbeiteten, wurden ihm vorgezogen. Es reicht. Er hatte das Kärtchen auf einer Arbeitsagentur gefunden, wo man ihm einen 1-Euro-Job als Elektroschrottsortierer nahegelegt hatte. Haben wir noch alles im Griff, Clarissa? Natürlich. Vielleicht sollten wir uns mehr absichern. Alle Selbstmörder müssen ihre Handys abliefern. Wieso? Behörden können jedes Telefonat fast auf den Meter exakt ordnen. Oh Gott. Ich vermute, niemand vermisst Herrn Deutler. Aber falls Dr. Lai wider Erwarten plötzlich telefonieren sollte... Du hast recht. Alle müssen eine Erklärung unterschreiben, dass sie freiwillig hier sind. Das kann nie schaden. Wir brauchen einen Vordruck, damit das Papier offiziell aussieht. Mhm. Wo ist eigentlich Uli? Wahrscheinlich zum Ficken in die Stadt. Oh. Ein Mann ist ja schlimm genug, aber zwei... Immer wollen sie überall ihren Saft verteilen. Apropos, am Dienstag müssten endlich die Gefriertruhen kommen. Ich gehe jetzt ins Bett. Und ich nehme heute auf jeden Fall eine Schlaftablette. Wir brauchen die Handtücher. Ich komme, Frau Jakubek. Endlich Regen, das tut gut. Sie hat Schürfwunden, Hilde. Sollen wir die Polizei rufen? Warum sind denn alle auf? Nein, nix Polizei. Nix Polizei. Sie hat unsere Karte. Verprügelt hat der Kerl sie. Wer ist das? Polizei! Wieder heim dann! Eine Türkin? Kann man denn hier nicht schlafen? Wir stecken sie in die Badewanne. Kann ich Ihnen helfen, Frau Hofmeister? Mein Gott, wie dürr! Lassen Sie Wasser ein, Frau von Mainburg! Ich? Warum? Wollen Sie mich ertränken? Mitten in der Nacht? Ein Cognac wird Ihnen gut tun, mein Kind. Hier sind Sie vor Ihrem Mann sicher. Nix, Mann! Bruder! Ein solcher Radau. Ich habe ein Recht auf meine Nachtruhe. Bruder, glaub, ich bin nach Ingolstadt. Na gut, dann sucht er ja nicht hier. Sergio, schreiben, bitte. Wem will sie schreiben? Jetzt kommen Sie ins Wasser und dann sehen wir weiter. Ist da wer? Es mochte gegen 4 Uhr früh sein, als sich das junge Mädchen vorsichtig... auf den Wannenrand setzte, das Kopftuch abstreifte, Frau Hofmeister ihr beim Ausziehen der nassen Stoffschuhe half und Frau Jakubek mit der Hand die Wassertemperatur prüfte. Was? Wo? Ulrich saß abrupt, senkrecht im Bett. Irgendetwas hatte ihn aus seinen Träumen geholt. Frau Hassinger. Beruhigt kuschelte er sich wieder ins warme Bettzeug und dachte an schöne, kostbare Ärsche. Der Islam ist zum Kotzen. Herr Bauer. Er hat in Deutschland nichts zu suchen. Möchte noch jemand Tee? Ja, ja. Die Stellung der Frau im Islam, das ist eine Katastrophe. Gewähren Sie Gedankenfreiheit, heißt es bei Schiller. Nur das zählt. Gedankenfreiheit? Vielleicht ist die junge Frau Perserin. Aha. Für alles Persische habe ich ein Faible. Noch jemand Tee? Als blutjunger Lektor durfte ich nach Teheran auf die dortige Buchmesse. Ins Reich der Ornamente und Kalligraphie. Frau Wimpf? Faszinierend. Niemand würde über den Islam reden, wenn er nicht die Religion der mächtigen Ölstaaten wäre. Natürlich waren wir gegen den Schah und seine Gewaltherrschaft. Keiner ahnte, dass noch Schlimmeres kommen würde. Eben. Merkwürdig, gegen die Ayatollahs wurde im Westen nie protestiert. Ja, nein, ich denke nicht mehr über solche Dinge nach. Ich lasse es sein. Aber es gibt doch die vielen lieben Muslime. Darüber muss man sachkundiger reden. Die sollen glauben, was sie wollen, aber die Menschenrechte respektieren. Ich will nicht ins Mittelalter zurück. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Deutler. Wo ist denn die Neue? Schläft. Neben Frau Reute war ein Zimmer frei. Ich habe die ganze Nacht kein Auge mehr zugetan. Ach, Verzeihung. Gibt es noch Tee? Oh ja. Danke. Danke vielmals. Sehr gern. Wo ist überhaupt die Hausleitung? Fortwährend soll man in den Keller. Und wenn wirklich etwas geschieht, ist keiner da. Ich hätte zu Dignitas nach Zürich gehen sollen. In der Schweiz ist alles akkurater und sauberer. Obwohl ich mich vielleicht gerade deshalb in der Schweiz immer gelangweilt habe. Matthias fuhr gern hin. Aber er hatte auch ein Konto dort. Entschuldigung, wir müssen noch mal ins Gewächshaus, Herr Lei. Machen wir, Olaf. Das Gewächshaus, das wäre doch ideal. Geheimnisse? Mal sehen. Geht sie dann vielleicht auch an, gnädige Frau? Frau Wimpf, Sie sind so schweigsam. Der Tee. Schmeckt er Ihnen nicht? Der Gratistee. Mir ist ein Licht aufgegangen. Ah, ja? Es geschieht doch etwas. Im Tee ist das Gift. Im Tee? Oh, das ist schlau. So wird man hinübergeschleust in die bessere Welt. Wir trinken mal eine Tasse am Nachmittag, mal eine abends und langsam werden wir matt. Und dann sucht man plötzlich vergebens seinen Puls. Assam. Dass ich nicht lache. Wo ist Frau Reute? Ich habe sie seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Hat sie etwa eine Tasse zu viel genossen? Die Selige. Und da meint man, es passiert nichts. Ich trinke jetzt noch ein Tässchen. Sie auch? Bitte? Ich bringe mein Handy. Das Handy von Frau Hattinger habe ich auch gleich mitgebracht. Ah, Frau Hofmeister. Ulrich fixierte weiter den Computerbildschirm. Dies waren die unangenehmsten Momente überhaupt. Der Kontakt mit den Insassen. Obendrein unter vier Augen. Warum müssen die abgegeben werden? Sie wissen, die Hausordnung. Ich kann Ihnen eine Quittung geben. Oh nein, ich habe mich von der Welt verabschiedet. Ja, dann... War es soweit? Sah er Frau Hofmeister womöglich zum letzten Mal? Eben hatte sie noch so tatkräftig, so lebensmunter gewirkt. Aber hatte man nicht kürzlich von einem Millionär gehört, jung, attraktiv, der nach einer Nacht mit der Geliebten Gas gegeben hatte, um die Berghänge hinabzufliegen? Menschen konnten ein Leben lang mit Melancholie existieren, im Wechsel zwischen Aufschwung und Verzweiflung normal altern, auf jenes plötzliche Genug, auf jene unergründliche Sekunde kam es an, in der die Psyche zerbrach. Die perverse Antreiberei brachte also gar nichts. Wo ich schon mal da bin, ich weiß nicht, welche Philosophie, so sagt man doch heute, Sie in diesem Hospiz verfolgen. Eine schleichende. Ah, deshalb der Tee. Der Tee? Allerdings trägt die Unordnung in diesem Haus nicht wirklich zur Sammlung bei. In jedem Heim gibt es regelmäßige Essenszeiten. Frau Jakobek und ich haben unsere Kostüme selbst in die Reinigung geben müssen. Von frischer Bettwäsche will ich gar nicht reden. Sie sind nicht hier. Ich zahle 40 Euro am Tag. Um in gemachte Betten zu steigen. Wir werden Ihnen eine Frist setzen, sonst gehen Sie. Ich leg mich wieder hin. Tun Sie das. Dauerruhe, entkräftet. Tassilo Wang ließ seine Beine über die Sessellehne baumeln. Schon lange kam er nicht mehr gegen diese Wogen aus Missmut an. Empfand er diese Ausgelaugtheit, weil gerade ihm, dem Schönen, Begehrten, alles offen stand? Ah, Sie lassen wieder die Seele baumeln. Hinter dem Verleger kam eine zweite Gestalt lautlos wie ein Hauch die Treppe hinab. Das Mädchen mit dem seidigen Kopftuch, das nachts plitschnass ins Haus gestolpert war, hielt sich furchtsam am Geländer fest. Achlan wa sahlan? Masal khair. Arabisch? So viele Sprachen einer spricht, so viele Male ist der Mensch, hat Kaiser Maximilian einmal gesagt. Weiter weiß ich auch nicht. Das Mädchen hielt eine Hand wie eine Schale vor den Mund. Mein Gott, sie ist am Verdursten und verhungern. Alam Ashraf Matbach? Wenn sie hier lebt, versteht sie vielleicht auch Deutsch. Hunger. In der Küche viel essen, Kaffee und Tee. Tee. Gut. Sie ist von ihrem Bruder verfolgt worden. Sie liebt einen Italiener. Nun will sie sich wohl umbringen. Wie schön. Dandolo heißt er. Die Dogenfamilie. Sergio. Sergio. Dandolo. Ich. Hunger. Herr Wang, geben Sie ihr was zu essen. Die Arme ist ja ganz neben sich. Ehrenmord. 300 Jahre nach Voltaire. Der Bruder gehört in das Schloss und Riegel vors Verfassungsgericht. Das leise Klirren flößte Respekt ein. Es geschah nicht oft, dass sich die Tür zur Hausadministration in der prächtigen Glasputzenwand auftat. Die ranke, blonde Hospizdame rollte ein Fernsehgerät in die Halle, grüßte dabei nicht. Ein Fernseher hier im Hause der letzten Gespräche, der letzten Einkehr. Clarissa lächelte süffisant. Im schmutzigen, lauten, verdorbenen Alltag waren die Labilen zu ihrem Freitodentschluss gelangt. Den Alltag brauchten sie, um wieder neu zu verzweifeln. Sie zappte weiter und schien nach einer Steigerung des Terrors zu suchen. Und sie fand ihn. Herr Lai flüchtete. Vor dem angewiderten Blick Tassilo Wangs stellte Clarissa triumphierend ein Schild auf den Apparat. Bitte anlassen. Liebe Ruth, als junge Filmkönigin Luise hast du mich, dein mecklenburgisches Schwesterchen, an die Hand genommen und gesagt, vor den Scheinwerfern musst du dich gar nicht fürchten. Spiel einfach mir vor und nicht dem aufgeregten Herrn Staute. Dafür, liebe Ruth, sei dir ewig Dank. Wie du vielleicht erfahren hast, ist Matthias im Februar gestorben. Er, der in meinem Schatten zu leben schien, war meine Sonne. Ich hielt die Welt ohne ihn nicht mehr aus. Ich habe mich in ein Hospiz zurückgezogen, das von der Reinlichkeit und dem Komfort her nicht ganz meinen Erwartungen entspricht, aber so endet eben alles wie in einem dunklen Film. Aufgaben, gute Regisseure, hätten mir vielleicht ein Stück weiter geholfen, doch so. Nur Blumen gießen, ein bisschen Altdamenfutter einkaufen, in Wartezimmern von Ärzten herumsitzen. Trostlos. Und ins Theater mochte ich nicht mehr gehen. Unsere jungen Kollegen schreien so viel auf der Bühne. Und wenn sie leise reden, versteht man sie nicht. Ich bin müde vom langen Leben. Ich hasse die Welt, die mich nicht mehr braucht. Liebe Ruth, immer warst du mir mit deiner Grazie, deinem Freimut ein Vorbild und nahe. Hätten wir in Amerika gefilmt, wären wir vielleicht Grace Kelly und Katharine Hepburn geworden. Aber so hat uns der schlechte deutsche Film zerschlissen. Hier schallt nun unerträglich ein Fernseher durchs Haus. Adieu, meine Teure. Deine Greta. Vor dem Abstieg. Wenn du verstehst, was ich meine. Greta von Meyenburg erhob sich schwankend, trat vor das nächtliche Fenster. Der Morgenrock wehte, die Briefbögen flatterten. Es war geschehen. Ulrich tastete nach Slip und Handtuch. Ein tragischer Moment. Letzter Mut um 4 Uhr früh. Das dumpfe Gepolter war aus dem Keller gekommen. Wer? Der junge Bühnenbildner mit dem zu kleinen Schwanz? Die angstgeplagte Frau Hattinger, schwieg sie für immer? Der neue Herr Jüssen, kaum hier, schon vollzogen? Wang der Schöne? Das versetzte Ulrich einen Stich ins Herz. Eine Geschichte war zu Ende, ein Leben, eine Lebensgeschichte. Einmal in die Welt geworfen, nun niemals wieder da. Frau Jakubek? Mein Bein! Meine Hüfte! Erna Jakubek. Die lärmgeplagte Kioskbesitzerin vom Donnersberger Ring. Sie war auf den Tisch mit dem Suizidzubehör gestürzt. In der Hand hielt sie noch den abgebrochenen schlanken Hals einer Weinflasche. Offenbar Diebesgut aus dem Weinkeller. Dieser Tee! Immer nur Tee! Ich brauchte mal was Stärkeres! Das ist die Ludwigshöhe. Hast du die alle? Wow! So groß ist das Haus! Und düster. Wenn der Leuchter runterkracht, gibt ein fettes Loch. Hä? Mein Fernseher, was soll das? Anlassen bitte, Moni. Ständig wird auf ZDF oder Arte umgeschaltet. Warum steht er denn hier? Hast du im Büro den Anrufbeantworter gelöscht? Wir verkraften nicht noch mehr Leute hier. Hi. Das ist Ilse. Ilse? Ja, ich hab dir doch erzählt. Sie wird bei der Telekom gemobbt und braucht Urlaub. Ilse, meine Schwägerin? Sie war noch nie in Oberbayern. Moni hat mir gesteckt, was hier abgeht. Ich find's geil, Menschen zu helfen. Am Molochstart vorbei. So. Ich habe meinem Bruder probehalber gesagt, der ist bei der Feuerwehr. In München werden Leute eingesammelt, die sich gegen Gebühr vergiften können. Und? Sein Kommentar, jetzt werden aber auch alle abgezockt. Ihr Bruder hat sich gar nicht aufgeregt. Ist doch ein gutes Zeichen. Und später wandern wir beide aus. Aha. Ja, wir lieben uns schon 4 Jahre. Es wären 5, wenn diese zickige Kuh von Janine nicht gewesen wäre. Aber jetzt hab ich dich. Ja. Also Ilse will hier Kanu fahren. Prima. Und Marmelade kochen. Mhm. Wo ich schon auf dem Land bin. Wird jetzt auf Tiefkühlkost umgestellt, Fräulein Berg? Ulrich! Ich hol den Mehrfachstecker. Fass doch mal mit an, bitte. Dass die immensen Kühltruhen in den Garten schuppen sollten, wunderte die jungen Männer vom Studentenservice. Wahrscheinlich musste hier auf dem Land Wild eingelagert werden. Schön. Sommerjasmin habe ich lange nicht mehr gesehen. Und Sie wollen nicht mehr töten? Wie kommen Sie denn darauf? Ein Mann vergisst vielleicht seine Verwundung. Eine Frau selten. Hanna Reute und Dr. Lai erkundeten gemeinsam den Garten. Guter, kalkiger Boden. Welcher Philosoph meinte noch, nur im Stein ist kein Betrug? In den Blumen auch nicht. Was ist denn das? Nicht anfassen! Lassen Sie das in Ruhe! Schon gut, Herr Bauer! Schneckengift. Der Ordnungswahn von Herrn Bauer hat auch sein Gutes. Aber plötzlich stört ihn vielleicht Schweißgeruch oder eine krumme Nase oder das Humpeln von Frau Wimpf. Und dann? Dann tröffe die Heckenschere von Blumen. Das stimmt wohl, dass Sie Abitur haben. Wundert Sie das? Wenn Menschen mich sehen, denken sie nur an meinen Beruf. Mein Ruf ist sozusagen ruiniert. Darum kann ich umso ungenierter sein. Aber lassen wir das. Darf ich einmal Ihre Hand halten? Aber bitte? Was ist das hier? Ein bisschen Nähe, ein bisschen Ruhe, ein wenig Aufmerksamkeit. Madame, Sie sind wunderbar. Das ist ja entsetzlich. Der tarrengrün besprähte Alpha mit Zweigen auf Kühler und Verdeck. Das Auto schien mittlerweile sogar in den Boden gesackt zu sein. Der Besitzer hockte gegen einen Scheinwerfer gelehnt daneben. Nichts vom Nahen Osten sagen. Oh, auch zu China fällt mir nichts mehr ein. Es wird den Verräter auch niemand mehr fragen. Ist doch schön, dass Sie sich vielleicht nur eine Auszeit gönnen, Herr Fehling. Hab eine Sitzung mit dem neuen Intendanten versäumt. Damit habe ich mich hingerichtet. Oh, Sie lesen Thomas Bernhard. Wenn man die Lizenzen besäße. Was sich Mensch nennt, sind Schweine. Ein albernes, unflätiges, stumpfsinniges Schweinegehabe ist's, mit dem man zu tun hat. Großer Gott. Frost oder Verstörung? Wenn ich Thomas Bernhard früher gelesen hätte, hätte ich mich auch schon früher umgebracht. Ein genialer Dichter. Natürlich habe ich längst alles Infame, Widerwärtige und Schäbige gesehen. Auch in mir. Aber Alltag, Arbeit, das Intrigieren gegen Intrigen. Das Abnicken von Lügen, die ängstliche Bequemlichkeit, Herr Lai, haben es übertüncht. Kann ich Sie einen Augenblick mal sprechen? Natürlich, Junge. Sie verzeihen, Madame. Bitte gern. Über das Intrigieren und Lügen sollten wir uns noch einmal unterhalten, Herr Fehling. Den Fernseher bitte so lassen. Wie? Den Fernseher. Sie sollen ihn nicht leise stellen. Bitte. Nicht so schreien. Frau Clarissa war die unangenehmste Person in der Hospizleitung. Ihr war es zu verdanken, dass dieser Müll durchs Haus dröhnte. Doch wenn sie im Vorbeigehen stets die Kellertür einen Spalt aufzog, tat sie das gewiss nicht aus Freude. Ein harter Tag- und Nachtjob war es, Menschen auf ihrem letzten Pfad Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die wohl in Schweden oder der Schweiz geschulte Fachkraft wirkte hauptsächlich urlaubsreif. Gern hätte man sich mit ihr über die Motivation für ihre schwere Aufgabe unterhalten, aber sie knallte bloß hinter sich die Türen. Ich will meinen Büroturm in Sao Paulo. Eigentlich lief alles ganz gut, denn die Stimmung war mies. Angesichts des gestiegenen Geräuschpegels im Haus befand sich Frau Jakubek dauernd auf der Flucht. Ute Wimpf war von ihrer meditativen Filzbastelei entnervt. Herr Fehling kauerte stundenlang neben seinem verunstalteten Alpha. Der Geologe Jüssen war im Dunkeln gegen das Nachttischbein gestoßen, musste eine Zehprellung hinnehmen. Und Tassilo Wang schrieb einen Abschiedsbrief an seine Eltern. Da ist man auf der Welt, altert und dann ist Schluss. Doch sie durfte sich nicht anstecken lassen von der schlechten Stimmung. Oft forschte Clarissa nach Altersflecken an ihren Händen. Noch immer blieb es von Zeit zu Zeit ein schockartiges Erlebnis, dass ihre Seele, von der sie auch nicht alles wusste, ausgerechnet diesen Körper als Heimstatt gefunden hatte. Faruk. Bald können wir uns lieben. Ich brauche dich. Du Schöne. Wie oft hatte er ihr solche Botschaften geschickt? Wieso verzweifelte der Mensch nicht von Anfang an daran, dass er aus dem Leben scheiden musste? Scheiß Eltern. Als ich Lust aufs Gitarre spielen hatte, habt ihr mir eine Gitarre gekauft. Als ich Fechten lernen wollte, habt ihr mich beim Fechtclub angemeldet. Statt Liebe, Aufmerksamkeit und Aufmunterung bekam ich von euch Spielzeug und Geld. Versteht mein Ende nicht als Rache. Es gibt noch andere, an denen ich mich rächen könnte. Tschüss und Schluss. Ich lade Sie ein, diesen vollkommenen Klang in sich aufzunehmen. Wird bei mir nicht wirken, bin zu gebildet. Vollkommener Klang. In der Halle, wo bisher nur Tassilos Sessel gestanden hatte, befanden sich an diesem Abend mehrere Sitzgelegenheiten. Sogar Herr Jüssen, der Mangan-Spezialist, hatte seinen Stuhl in den Halbkreis gestellt. Der Fernseher schwieg. Die energische Hospizleiterin war nach München gefahren. Ach, Ute, das tönt wirklich schön. Na sowas, Herr Bauer ist eingeschlafen. Endlich kommt er zur Ruhe. Wir haben uns alle nicht mehr auf die Ruhe, auf den Wohlklang eingelassen, der uns auch gebührt. Sollte man nicht erzwingen. Ein Kaminfeuer wäre nicht schlecht. Da haben Sie recht, Herr Jüssen. Liebe ich euch alle ein bisschen? Im Juli 1975 hat mich ein schwarzer Hund angekläfft. Seitdem habe ich achtsam leben wollen. Wieso wird mein Zimmer eigentlich Fontanelli-Zimmer genannt? Nicht so wichtig, Herr Jüssen. Sie haben noch gar nicht viel von sich erzählt. Stimmt. Das Problem ist die kakophone Sinfonie des Inneren. Verstehe. Vielleicht wollen wir alle unser Leben nur ändern. Vielleicht sind wir deswegen hier, wegen einer Neuorientierung. Ach nein, der Tod ist fein. Es verschwimmen Sorg und Plag. Herr Lehmann war Blutspender. Ja? Deshalb konnte er leichter zum Birnbaum gehen. Er wusste, da draußen leben Menschen, denen er geholfen hat. Ja, der eigene Wert kommt doch erst durch das, was man anderen tut. Für andere. Ja, eben. Helfen ist das A und O. Ich habe mich um Frau Hattinger gekümmert. Also kann ich mir sagen, Hilde, du hast einer Fremden 2 Tage die Angstschreie genommen. Du hattest deinen Wert in dieser Welt. Hm. Ja, die Menschen brauchen sich. Ein ander. Ja, wer nur etwas für sich tut, hätte gar nicht geboren werden müssen. Ich möchte mit einem guten Gefühl gehen. Zaunsteichen. Fenster sind dreckig. Die Regentonne läuft über. Das Stichwort war gefallen. Das Leben ändern. Blutspenden, Frau Hattinger besänftigen, die Fenster putzen. So schlicht und erfreulich konnte alles verlaufen, wenn man die eigenen Ansprüche überdachte. Krank durchs Wollen war alles. Das weniger Verlockende musste man lieben lernen. Drecksarbeit. Immer die Türken oder wir Frauen. Hier lang, Ilse. Die Gasmasken für sehr spezielle Breath-Control-Spiele hatte Ulrich in dem Pornoladen in der Hans-Sachs-Straße gekauft. Die Ganzkörperanzüge am Ostbahnhof, in einem Geschäft für Kanalarbeitermonturen und Feuerwehrzubehör. Doch auf den Anblick von Frau Fontanelli und Herrn Lehmann nach Wochen auf Eis war Ilse nicht vorbereitet. Nein, ihre Seelen sind in Sicherheit. Es geht nur noch um die Körper. Die müssen hier raus. Bitte. Also gut. Für Monika und das Geld. 1, 2, 3. Nein, es waren nicht die Zeiten und der Ort für Zartbeseitete. Yeah, grains in the ground. I can't shoot them anymore. Die Bank wackelt. Ich seh's von hier. Weiter nach links und dann abwischen. Er pariert schon aufs Wort. So energisch hatte Dr. Lai den jungen Bühnenbildner bisher nicht erlebt. Seit Tagen baute Olaf Deutler an seinem Orangerietheater. Nun hatte er sogar den Psychopathen als Bühnengehilfen verpflichtet. Die Stühle links und rechts von der Bank, aber ordentlich. Ja. Und dann können Sie gehen, Herr Bauer. Morgen Punkt 7 Uhr. Es gibt noch viel zu tun. Jawohl. Einmal mit der Mainburg arbeiten. Danach muss ich gar nicht mehr auf der Welt sein. Ich habe sie in so vielen alten Filmen gesehen. Als Minna von Barnhelm hat sie den Ferdinand in die Wand gespielt. Ganz ruhig. Die Dame ist jetzt alt und müde. Ach, Schauspieler werden doch immer jung und wach, wenn sie die Bretter sehen. Als Regisseur dürfen Sie ihr aber nicht so händeringend gegenübertreten. Ich weiß. Sie will verehrt, aber auch mannhaft geführt werden. Was haben Sie denn überhaupt mit ihr vor? Alle Königsdramen, wenn sie will. Wir beide könnten ihre Stichwortgeber sein. Bloß nicht. Sterben. Es darf ja alles leben, alles. Die kleine Mücke da, der Vogel. Warum denn er nicht? Herr Deutler, die Rolle der Lucille. Nein, es darf nicht geschehen, nein. Ich will mich auf den Boden setzen und schreien, dass erschrocken alles stehen bleibt, alles stockt, sich nichts mehr regt. Hilfe! Keine Angst, das sind bloß wir. Da war grad jemand im Weinspalier unter meinem Fenster. Das wissen wir. Jemand ist im Garten, schon die dritte Nacht. Wir wollten gerade hinunter nachsehen. Na schieb. Mädel, du zitterst ja am ganzen Leib. Na schieb. Das ist ihr Bruder. Womöglich ist der im Garten. Was hat er vor? Der steigt ins Haus ein und schneidet dem Kind vielleicht die Kehle durch. Ehrenmord. Kommt nicht in Frage. Wo sind wir denn? Ich habe doch nicht die Klassiker der Aufklärung veröffentlicht, um einen neuen Hindukusch-Schwur zu bereiten. Nein, er will sie sicher nicht töten, nur strafen. Ute, auch aufgewacht. Das sind andere Regeln des Zusammenlebens. Er wird sie mit nach Hause nehmen wollen. Syrer lassen ihre Frauen nicht schutzlos in der Fremde. Aziza ist aus Syrien? So ist der Islam. Da können sie nicht einfach mit ihren Menschenrechten kommen. Tja, wir mit unserer komplizierten Moderne, wo jeder seine Unantastbarkeit und seine mickrige Freiheit beansprucht. Mickrige Freiheit? Da wo sind wir denn damit gelandet? In einem Suizidhospiz in Schäftlarn, im Schlafanzug. So ein Radau, was ist denn hier los? Ein Eindringling im Garten. Der Himmel, wer hat vor 20 Jahren gedacht, dass er sich noch mal mit diesen Stupiditäten herumlassen muss? Rechter Glaube, jenseits. Wir waren mit dem irdischen Glück des Menschen befasst. Jeder mag glauben und denken, was er will. Aber wehe, wenn er den anderen durch Gewalt schädigen will, dann werde ich zur Furie. Ich gehe. Nein, Aziza. Ihr Bruder tötet sie. Vielleicht wird sie nur eingesperrt oder geschlagen. Wurde ich daheim auch. Aziza, I'm your lady friend. Don't give the males this power. Rachsüchtige Araber, vor allem wenn sie jung und schön sind, haben so etwas Furioses, Bedingungsloses, ja, Betörendes. Jetzt ist aber Schluss, Ute. Na, gegen einen Selbstmordattentäter kommen unsere Männer doch nicht an. Du bist ja vollkommen verkorkst. Ästhetisch. Ruhe. Ich begleite die junge Dame. Herr Bauer. Hier, nehmen Sie die Pistole. Nein. Oh, gutes Stück. Nein, wir reden mit dem Jungen, bringen ihn von seiner Rachsucht ab und gewinnen einen Freund. Psst, da ist er wieder. Wo? Unter meinem Fenster. Hilde Hoffmeister huschte in ihr Zimmer zurück. Herr Bauer und die anderen folgten ihr. Was ist los? Sie auch noch. Ehrenmord. Und die Leitung schläft. Wie? Aziza will hinaus zu ihrem Bruder. Sich opfern. Entsetzlich. Wir wissen doch gar nicht, was draußen los ist. Ein Eindringling. Seit 3 Nächten hat versucht, den Wein hochzuklettern. Die Heilsarmee ist das nicht. Psst, Ruhe. Ein Messer, eine Axt. Das ist kein Taschenspiegel, was da blinkt. Man muss handeln. Diskret. Herr Bauer, legen Sie das Kissen über die Pistole. Nein, Gewalt ist nicht zu rechtfertigen. Nein. Der junge Mann hätte anklopfen können. Wir wissen doch gar nicht, wer es ist. Der macht mir das Blumenbeet kaputt. Jede Gewalt verschlimmert die Dinge. Es war Erlösung und Albtraum zugleich, als Herr Bauer abdrückte. Der dumpfe Schuss dröhnte im Zimmer. Um das Kissen stieg Rauch auf. Federn wirbelten. Sergio. Nein, Sergio war es bestimmt nicht. Der weiß doch gar nicht, wo du bist. Jetzt wein dich erst mal aus, mein Kind. Da kommt so schnell keiner mehr. Wir passen auf. Die ganze Munition kann ich aber nicht opfern. Eine riesige Blutlache. Mir wird schlecht. Sag, wenn du kotzen musst, meine Süße. Ich habe alles abgesucht. Garten, Keller, Dachboden, auch auf der Straße, nichts. Doch einer von unseren Leuten? Nein, die leben alle noch, sind putzmunter. Vielleicht Jüssen. Den habe ich eben erst am Fenster gesehen. Also, was machen wir? Holen wir die Polizei. Und die Gefriertruhen im Schuppen? Unmöglich. Aber vielleicht hat bloß ein Fuchs einen Landstreicher angefallen. Was? Ein Fuchs, ein Landstreicher? Warum nicht gleich ein Wolf? Ich finde, Moni hat recht. Warum versteifen wir uns sofort auf ein Gewaltverbrechen? Selbstverständlich kann ein Einbrecher gestrauchelt und in die eigene Waffe gefallen sein. Eben. Vielleicht hat er sich schon im Nachbargarten verletzt. Die alte Dame lässt nachts immer ihre Hunde raus. Oder etwas mit Tollwut, genau. Es ist nicht nötig, dass wir aufklären, was hier geschehen ist. Wichtig ist nur, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Clarissa, das ist nicht dein Ernst. Ich ertrage das nicht mehr, dieses ganze Elend. Ich will endlich angenehme Zustände und Glück. Das Testament hat der Wahnsinn oder der Hass diktiert. Unsinn. Onkel Roberto hat uns doch zusammengeführt. Ilse, sag du was. Ist etwas speziell, aber ich hab noch nie so intensiv gelebt. Ich fass es nicht. Ulrich, es muss Sand auf die Blutlache. Viel Sand. Die vier entfernten sich eilig, waren aber nicht unbeobachtet geblieben. Durch einen Fensterspalt hatte Frau Hoffmeister auf den Tatort gelugt. An der Hausecke traf Ulrich auf einen blassen Dr. Lei. Ist etwas passiert? Ja. Ein Fuchs ist verendet. Natürlich. Der Verleger wartete, bis er allein war. Womöglich war man in der Nacht doch zu weit gegangen. Dann tappte er zur Blutlache, senkte das Haupt wie ein Grabesrand, faltete die Hände und improvisierte ein paar Worte. Heil deiner Seele. Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Per aspera ad astra. Und nun sei Friede. Währenddessen huschte Deutler zu seiner Orangerie. Die Kunst konnte und wollte mit echtem Blut nichts zu tun haben. Herrlich war Blut nur in Tragödien. Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht, und grabe kalt wie Erz mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies Läutrichen der Glut des Jammers, hart mir zu Stahl. Tränke es mit Gift sodann, heiß ätzendem der Reue durch und durch. Trag es der Hoffnung ew'gem Amboss zu und schärf und spitz es mir zu einem Dolch. Und diesem Dolch jetzt reich ich meine Brust. So. So. So. So. Nun ist's gut. So traurig. Göttlich. Ich danke Ihnen. Nein, bitte bleiben Sie. Bleiben Sie, Frau von Meinburg. Bitte, jetzt was Heiteres noch. Im zerbrochenen Krug waren Sie damals eine legendäre Frau Marthe. Nein. Der Krüge Schönster ist entzweigeschlagen. Hier, gerade auf dem Loch, wo jetzt so nichts, sind die gesamten niederländischen Provinzen. Ich weiß Ihre Zuneigung und Hingabe zu schätzen, Herr Deutler. Aber man muss wissen, wann die Zeit vorüber ist. Herr Ulrich, ich... Noch mehr Sand. Da muss noch viel mehr Sand drauf. Wissen Sie... Ich will nichts wissen. Gar nichts. Es reicht mir. An die Welt. Für ihre letzten Worte hatte Ute Wimpf eigens matt rosafarbenes Briefpapier gekauft. Aber wer stand ihr nahe? Bei wem endete die Nachricht nicht in einer Schublade und würde früher oder später entsorgt werden? Sehr geehrter... Lieber Dr. Sinner. Rainer Sinner war ein vertrauenswürdiger Schuldirektor. Der Brief an ihn mochte zumindest in den Schulakten erhalten bleiben. Eine Spur wollte man doch hinterlassen. Die Welt ist kalt und herzlos. Mein Leben war hart. Viel Unrecht wurde mir angetan. Mein Stiefvater setzte mich gegenüber seinen eigenen Töchtern zurück. Ich wurde fast vergessen. Auch später in der Ausbildung waren Menschen oft gemein zu mir. Gewiss, ich hätte mich kräftiger wehren können gegen die Gemeinheiten und die Ruppigkeit. Ich bin schuld. Ich tauge nicht für den Lauf der Welt. Ich bin das Gegenteil von großartig. Eher eine Amöbe, die nicht zerquetscht wurde. Bis zu jenem Überfall auf dem Schulhof. Bis zu jenem Verhängnis. Was soziologisch aus dem blutigen Überfall auf eine Pädagogin resultiert und weiter untersucht werden kann, mögen Sie als Wimpf-Syndrom klassifizieren. Solcher wissenschaftlicher Nachruhm wäre mir eine Ehre und Freude. Wer? Ist da wer? Ja, die Heimleitung. Ich wollte nur schauen, ob alles in Ordnung ist. Hä? Sind Sie mit Unterbringung und Versorgung zufrieden? Es ist weit nach Mitternacht. Ich möchte nur mal kurz in deiner Nähe sein. Um deine Schönheit geht es nicht. Klar. Aber sie ist natürlich ein Zeichen für etwas Tieferes. Es geht auch nicht um Bildung, wohltemperiertes Klavier und so, sondern um eine innere Aura. Du bist so spröde. Das lockt offenbar viele. Darf ich mich auf die Bettkante setzen? Mehr nicht. Wir können miteinander reden. Willst du mit nach Rio? Wir können zusammen alt werden. Ich strecke mich nur kurz aus. Ein schwieriger Mensch und trotzdem schön. Ein Geist. Ein Mann. Ein Wunder. Sonst noch was? Darf ich kurz meine Nase an deine Haut legen? Du herrlicher Verbrecher. Dein seidiges Schamhaar schimmert sicherlich. Deine Ohrläppchen sind zart, die Schenkel fest. Du dringst ein wie ein Meister am Ende von Jahrtausenden. Du öffnest dich wie ein junger Babylonier. Hä? Aber egal. Darf ich ein Stündchen neben dir wachen und träumen? Guten Morgen. Wie geht's? Immer schwärzer. Und selbst? Kann ich klagen. Sehe keinen Ausweg. Tee? Gerne. Was hat es denn nun mit dem Mangan auf sich, Herr Jüssen? Ist es wichtig für die Zukunft? Also... Wahrscheinlich setzen 3 Tonnen davon mehr in Bewegung als die weltweite Bücherproduktion eines Jahres. Früher wurde Chlor damit hergestellt. Später Eisen. China versucht, den Markt abzuschöpfen. Für mich waren die Aluminiumlegierungen wichtig. Bei dieser schwierigen Technologie kann Deutschland... So eine Frechheit! Guten Morgen. Die Preiserhöhung nehme ich noch in Kauf. Aber dass ich die Gesellschaft entlasten soll durch meinen zügigen Tod, eine Schamlosigkeit. Was gibt es denn? Das Ende aller Humanität. Eine neue Verlautbarung der Hospizleitung. Das Wartegeld wird auf 50 Euro erhöht. Sie drohen uns mit Ausweisung. Bei wieder natürlich ausgedehnter Aufenthaltsdauer sehen wir uns gezwungen, Sie an einen neutralen Ort zu verbringen. Jetzt wird die Kandare angezogen. Wenn mich etwas ins Leben zurückkehren lässt, dann diese Instruktion. Der Schutz der Schwachen definiert die Zivilisation. Die geschmeidige Beseitigung der Untauglichen. So weit wird es noch kommen in dieser Gesellschaft. Ich mache der Hospizleitung einen Strich durch die Rechnung. Ich lebe weiter und die Kaltschnäuzigen mögen krepieren. Tee, Herr Fehling. Kaffee! Dieser Frechheit setzen wir Sinn entgegen. Lohnt sich das noch? Gerade. Frau Hofmeister ist bereits den richtigen Weg gegangen. Ach ja? Sie hütet Kinder und führt Tiere aus. Ja, zusammen mit Frau Jakubek. Wir haben uns bei der Gemeinde gemeldet. Wir verlöschen nicht kleinlaut. Ja, wir haben uns überlegt, wir können auch Müll sammeln. Müll? Mit Einsamen auf Parkbänken sprechen, Penner zu Arbeitgebern begleiten, eine Sitzblockade gegen den Walfang organisieren. Müll sammeln? Ich nicht. Man kann natürlich noch ganz anders zuschlagen. Jeder von uns hat doch innerlich Schluss gemacht. Ja, doch. Nein? Mhm. Ja. Dann kommt es auf Verfolgung und Strafe nicht mehr an. Engel oder Rächer können wir sein. Hanna hat noch 8 Schuss. Wie? Wir können 8 Personen auswählen aus dem öffentlichen Leben, die Anstand, Recht und Geschmack mit Füßen getreten haben und ihnen mit der Mauser eine Lektion erteilen. Also, Wen nehmen wir uns vor? Einen Politiker. Einen Banker. Den Zuständigen fürs neue Arbeitslosengeld. Ärzte und Ärztinnen, die Kassenpatienten ablehnen. Diesen jungen Entertainer für Volksmusik, der verlogen schunkelt, Musik, Hirne und alles verhunzt. Aber private Motive müssen streng von öffentlichen getrennt werden. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, mein Schatz. Ab heute wird gehandelt. Oho, da freue ich mich drauf. Als Herr Bauer an diesem Abend ein Schnupftuch zu einer Haube verwandelte, um den Kissenbezug zu schonen, und Ulrich seinen Arm um den widerstrebenden Tassilo legte, begann ein dunkles Weben. Immer lauter drehte Clarissa die Musik, ihre Waffe gegen die Beharrlichen. Greta von Meyenburg bekreuzigte sich in ihrem Zimmer. Tassilo rückte an Ulrich. Frau Hattinger stieß ihre Angstschreie in die Schwärze der Nacht. Aziza fuhr aus dem Schlaf hoch. Und während der Chor seine Klage verstärkte, memorierte Dr. Lai mit brüchiger Stimme: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Und alle Herrlichkeit wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Am nächsten Morgen kein Huhn, kein Mensch irgendwo. Der bankrotte Verleger allein in der Küche. Die Musik hallte und dröhnte in seinem Kopf nach. Die Semmel vom Vortag schnitt er behutsam auf. Er sehnte sich nach Markus Fehling und ein paar Worten. War er der letzte Verbliebene? Hatte das Memento Mori den Rest in den Keller getrieben? Wenn es eine Schuld gibt, dann heißt sie Undankbarkeit. Er betrachtete die Kornblumen und Margeriten, strich liebevoll über das Vasenporzellan. Hatte er in seinem Leben nicht fortwährend einen gravierenden Fehler begangen? Während man handelte, sich aufrieb und aufgerieben wurde, vergaß man, einen inneren Schalter auf Glück umzulegen. Ute, liebe, einzigartige Ute. Vielleicht ist sie bloß spazieren. Seit gestern? Frau Wimpf kommt wieder, wenn sie kann. Sie war so wund. Warum haben wir nicht besser geholfen? Hanna. Ich bin sicher, sie ist zum See. Wenngleich die Wolken sich eindrucksvoll über die Isarauen schoben, hatte das Klosterbräu schlechte Tage zu verzeichnen. Der überschaubaren Zahl von Ausflüglern wurde Ränke aus dem Starnberger See serviert. Von den Biergartentischen perlte Wasser. Zusätzlichen Bedienungen war abtelefoniert worden. Wer auf einen italienischen Sommer gehofft hatte, sah sich erneut enttäuscht. Das Land blieb sich treu. Immer fleißig. Herr Deutler plant eine Aufführung. Wie lange bin ich nicht mehr im Theater gewesen? Wie geht selbst? Die Prellungen von Ihrem Sturz, sind die verheilt? Geht so. Einen guten Stock könnte ich vielleicht auftreiben. Danke, nett von Ihnen. Sie sagen, wenn Sie einen brauchen. Ja. Schön, wie Sie alles in Schuss halten. Ja. Ihres Wissens lächelte Herr Bauer das erste Mal. Die Kioskpächterin sammelte Kraft in der Stille der Orangerie. Trotz Wachs in den Ohren quälten sie die Tagesstunden im bedrohlich aufgewühlten Haus, von den nächtlichen Chören gar nicht zu reden. Wie hatte sie es nur so viele Jahre in der Stadt aushalten können? Alle hasteten, mussten Geld beschaffen, um es auszugeben. Wie Raketen schossen die U-Bahnen in die Stationen. Alles war so dringlich, dass man folglich nur noch an sich selbst dachte. Wie geht es Hanna? Sie ruht viel und ist niedergeschlagen. Die Wimpf. Natürlich. Dann weiß sie nicht mehr, ob sie diesen Hendrik tatsächlich noch liebt oder sich nur rächen will. Den Mann zu erschießen, das wäre dann eine etwas sinnlose Tragödie. Sie scheint ja auch einen neuen Halt gefunden zu haben. Man hört alles, vor allem nachts. Ja? Sie ist apart, klug, gefühlvoll, überdies sicher eine wahre Könnerin. Ziehen Sie mit ihr zusammen, Fehling. Heiraten Sie sie. Ich bin verheiratet. Hanna ist besser als meine Frau in allem. Aber soll ich in ein Pornostudio nach Eichach ziehen? Tja, das ist die Frage. Gut gemacht, Herr Deutler. Sehr würdevoll. Oh, danke. Die Trauerfeier für Ute Wimpf fand im Bügelzimmer, dem Meditationsraum der Entschwundenen, statt. Olaf Deutler hatte die Musik ausgesucht, das Zimmer mit Gartenblumen geschmückt, das Licht gedämpft. Die Stühle standen in zwei Reihen. Mit der Direktion gehört kurzer Prozess gemacht. Von der Hospizleitung war niemand anwesend. Hilde Hoffmeister hatte beobachtet, wie alle vier Fachkräfte ins Auto gestiegen waren, um Schlemmen zu fahren, wie Frau Clarissa sich ausgedrückt hatte. Ich habe nie öffentlich gesprochen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich sagen soll. Mir kam vieles in den Sinn. Ute war lieb. Ich. Keine Angst. Hier darf jeder scheitern. Lange kannte ich sie nicht. Wenn Sie gestatten. Ich kannte Frau Wimpf nur flüchtig. Bedrängt, aber liebenswert. Zartfühlend war Ute Wimpf. Sonst wäre sie nicht hier gewesen. Sie war, wie viele von uns, eine Heldin des Alltags. Sie streifte ihr Übermaß an Kummer ab. Jetzt genießt sie die Ruhe, nach der wir uns inniglich sehnen. Wir dürfen sie beneiden. Das Leben ist vielleicht nur ein Unfall, für das wir kurz unsere eigentliche Heimat verließen. Das All, die Gefilde der Seligen, das Plasma. Letzteres ist natürlich nur eine wissenschaftliche Vorstellung. Nicht mehr Lüge und Unrast umgeben sie, Gewalt, die sie schmerzvoll verabscheute. Ute, du in deiner Weise Einzigartige wirst nicht wiederkehren. Glück auf, Freundin im fernen Reich. Die Liebenden rufen es dir lieben zu. Jüssen musste abbrechen. Was nur noch Wang hielt, dem Tränenfluss stand. Der Redner wusste selbst nicht, woher auf einmal diese Worte gekommen waren. Durch den kleinen Raum schien ein Mysterium zu fluten. Warum liebte auf einmal jeder Ute Wimpf? Betrauerte man sich selbst? Es gibt ja gar keinen Beweis. Wofür? Ja, dass sie tot ist. Ich danke Ihnen, Herr Jüssen. Das nächste Mal geht es schon mit Erfahrung. Ein Applaus für die Köchin. Bravo. Bravissimo. Ich sage Ihnen danke. Da Ute uns gewiss Glück wünscht, können wir auch ein bisschen feiern. Prosit. Pompeji ist durch einen Untergang bedeutsam. Die Direktion hat sich abgesetzt. Ein wundervolles Buffet. Nicht wahr, Herr Deutler? Oh ja. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Einfach von allem etwas. Herrlich. Fräulein Aziza, was sind denn das für Speisen? Das? Wir essen zu Hause. Das ist Auberginenmousse. Schmeckt sehr fade. Herr Wang. Mein Herr, lassen Sie ihn. Originale sind kostbar. In unserer Jugend gab es viele, nicht wahr? Ja. Frau von Mainburg beklagt den Verlust von Eigenbrötlern. Da hat sie wie immer recht. Tanzt du mit mir, Markus? Natürlich, Hanna. Meinen Sie wirklich, ich soll es versuchen? Es ist so einfach, von hier vorzukommen, Markus. Es gibt wunderbare Rollen, die Sie spielen. Darf ich bitten, Gnädigste? Oh, gerne. Wir gehen durch die Tür und sind weg. Mit Ihnen? In meinem das hätte ich nie zu träumen gewagt. Würden Sie mit mir tanzen? Sie tanzen sehr gut, Herr Dr. Lai. Darf ich Sie bitten? Luft, die Welt, das Schöne. Ihre Penthesilea neulich. Ja, wieder durch eine Straße bummeln und zwar abbringen. Ich habe das nie so gesehen. Ins Kino gehen. Eine Offenbarung. Oh, oh. Wollen wir ein Tänzchen wagen, Erna? Aber du musst mich führen. Und du wirst vom Mikrofon wieder. Aber sicher. Palästina, Globalisierung, Aziza, kommen Sie. Wengel, Samen. Ich zeige Ihnen den Grundschritt und Sie bringen den Bauchtanz bei. Ich weiß nicht. Noch Tee, Herr Lai? Unbedingt. Die Sonne wärmte mäßig, Marmelade war eingekocht. In der Küche wurde gemostet. Xaver Bauer fegte Laub von den Wegen. Tief im Schlamm steckten die Reifen des Alpha. Davor ragten die Pfosten des Volleyballfelds auf, wo Ilse mehrmals mit ihrer Mannschaft gesiegt hatte. Bei den Johannisbeeren küssten sich Hanna Reute und Markus Fehling. Ach. Ja? Gerne hätte Lei zumindest für eine Weile mit dem Freund getauscht. Gut, dass die beiden bisher den Absprung aus dem Haus nicht geschafft hatten. Vielleicht käme man noch in den Genuss kleiner Streitigkeiten erster Eifersüchteleien der Liebenden und konnte sie dann beraten. Come stai? Dove la cucina? Zwei Baumkronen weiter schlummerte Jörg Jüssen in einem Liegestuhl. Aziza saß neben ihm auf einem Klappstuhl und repetierte aus einem Sprachführer italienische Vokabeln. Allerdings wusste sie nicht mehr genau, ob ihr Sergio aus Venezia oder Vicenza stammte und Dandolo oder Dondola hieß. Ob sie ihn wohl je finden würde? Schön hier. Mhm. Auch im Herbst. So friedlich. Ich werde meiner Frau Hattinger sehen. Ich glaube, heute wagt sie es, in den Garten zu kommen. Lieb von dir. Vor seinem Orangerietheater besprach Olaf Deutler mit Frau von Mayenburg seine nächste Aufführung. Also, ich dachte mir, ich könnte Aziza bitten, die Schwester des Sultans zu spielen. Sie spricht ja mittlerweile recht passabel Deutsch. Gute Idee. Herr Deutler? Machen Sie das. Charlotte ist schon wieder in der Küche. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Mann unter der Straßenlaterne schob sein Handy zurück in die Manteltasche. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Er zerknüllte das schwarzglänzende Kärtchen, das er lange mit sich herumgetragen hatte. Ludwigshöhe. Hörspiel nach dem Roman von Hans Pleschinski. Zweiter Teil. Es sprachen Erzähler Ulrich Nöten, Ulrich Berg, Jens Wawritschek, Clarissa Berg, Inga Busch, Monika Berg, Tanja Schleif, Hilde Hoffmeister, Hedi Kriegeskotte, Olaf Deutler, Jens Harzer, Ute Wimpf, Imogen Kogge, Markus Fehling, Wolfgang Pregler, Hanna Reute, Astrid Meierfeld, Frau Jakubek, Angela Schmid, Herr Bauer, Uwe Friedrichsen, Tassilo Wang, Stefan Haschke, Frau von Mayenburg, Marlene Diekhoff, Dr. Lai, Friedhelm Tock, Frau Hattinger, Brigitte Janner, Aziza, Lisa Hirdina, Jürg Jüssen, André Schimanski, Ilse, Patricia Ziolkowska, Mann, Olaf Kreuzenbeck. Ton und Technik, Gerd Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz, Eva Solloch. Hörspielbearbeitung und Regie, Irene Schuck. Produktion, Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2011. Dramaturgie und Redaktion, Henning Rademacher.